Aus Anlass des 22. Todestags von Genossen Kim Il-sung nahm am 22. Juni der Ehrenvorsitzende des bulgarischen Verbandes der Kommunisten, Atanas Ivanov, eine Stellung. In der Stellungnahme hob er hervor, der Genosse Kim Il-sung sei der ewige Führer des koreanischen Volkes, der sein ganzes Leben lang für das Erstarken und Gedeihen des Landes und für das Glück des Volkes alles eingesetzt hatte, und er lebe mit seinen unvergänglichen Verdiensten nicht nur in den Herzen der Koreaner, sondern auch in den Herzen der fortschrittlichen Menschen der Welt ewig fort.